Tja, dann ging alles recht schnell. Eva hat Hallo gesagt, ich konnte erst gar nichts sagen. Und, wie waren Sie? Total nett und so locker drauf. Ich war ja total gestresst und konnte nur ein Wie geht's sagen und das war's. Die dachten wahrscheinlich, Mensch, ist die blöd. Wie peinlich. Eva hat noch nach einem Foto gefragt. Wir haben dann ein paar Bilder zusammen gemacht. Tja, und dann war der Traum zu Ende. Ach Maria, das ist ja toll. Wann sind denn die Bilder fertig? Ich denke, ich kann die Bilder morgen oder übermorgen abholen. Ich freue mich schon sehr. Du, ich muss jetzt los. Ich habe gleich Fußball. Aber wir könnten uns am Wochenende treffen. Dann kannst du mir die Fotos zeigen. Ja, gerne. Wollen wir Pizza essen gehen? Tolle Idee, das machen wir. Alles klar, am Samstag um 17 Uhr, beim Italiener in der Fußgängerzone. Okay, um 5. Also, bis dann. Ja, ciao. Ciao.